Abschnitt 12 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ultima Thule. Kapitel 4 bis 7. Kapitel 4. Er kam nach Hause und ging im Zimmer lange erregt auf und ab. Er hatte die Kunst und die Malaria vergessen. Nichts. Nur eine verlangende, uferlose Sehnsucht nach Hanka trug er in seinem Herzen. Seine Seele funkelte mit dem diamantsprühenden Kristall des weißen Schnees, der die ganze unübersehbare Ebene bedeckte, bis weit hinter seinem Heimatsort, weit bis zu jener Kirche hin, die auf einem Hügel stand. Und wenn die Sonne sich ihrem Untergange neigte, dann stand er und wartete auf das Ave Maria der Glocken und schaute in die Ruhe hinein. Die starre Ruhe der erstorbenen Felder. Er sah, wie der Schnee nach und nach schmolz, und plötzlich füllte die Woge einer stillen und verzückten Andacht sein kindliches Herz. Die Majestät der Glockenklänge scholl über die Flur, über die Wälder und den See. Wie er sich damals glücklich gefühlt hatte. »Hanka«, schrie er plötzlich auf. Und seine Seele blühte auf in dem Maienzauber des Frühlings. Er atmete ein den Duft der Rosen und der Blüten der Mandelbäume. Er pflückte Korn und Mohnblumen auf der Au, sammelte ganze Garben, und in einer Laube, die von Liguster bewachsen war, wand er Kränze zu Ehren der Jungfrau Maria, die er dann auf allen Kreuzen an den Feldwegen aufhängte. Er dachte an den heiligen Augenblick, als die Mutter ihn an seinem Namenstag in die Kirche führte, wo sie auf sein Glück und sein Gedeihen eine Messe lesen ließ. Diamantener Tau funkelte auf den Blüten der Getreidefelder. Vom Schlaf wachten auf die Rapsschollen. Tief atmend streckten ihre Dolden zum Himmel empor, aber nicht wie Menschen, die aus dem Schlaf geweckt werden zu neuer Qual und Drangsal der Arbeit, sondern um das Sonnenlicht zu saugen. Aus der Erde die köstlichsten Säfte in sich einzuschlürfen, sich an dem reinen Wohlgeruch der ganzen Atmosphäre zu betäuben und die Ehre und Schönheit dieser Erde, die Gott bewohnte, zu verkünden. Hanka. Dann sah er einen fürchterlichen Gewittersturm. Die Donnerkeile fielen wie ein Hagelschauer in den stürmischen schwarzen See nieder und in die Wipfel der Pappeln am Seeufer, die dicht an dem Hause seines Vaters standen. Er sah Ströme von Feuer, die sich vom Himmel ergossen. Er sah, wie die Pappeln krachend zu Boden stürzten. Er sah, wie eine alte Weide in Stücke zerfiel und mit ihrer Last zwei Menschen begrub. Hanka. Er ging einen engen Pfad in tiefer Nacht zwischen zwei Torfkaulen. Er kannte hier jeden Steg, jeden Balken, auf denen er die Kaulen so oft überschritt. Aber die Irrlichter führten ihn auf Irrwege. Er hatte Angst, frei aufzutreten. Er irrte und irrte, zitterte wie Espenlaub im Todesschreck, denn jeder unsichere Schritt könnte ihn das Leben kosten. Er ging vorwärts und wieder zurück, bis er plötzlich verzweifelt stehen blieb, setzte sich hin auf den nassen Boden und schluchzte laut auf. Und dort drüben in seinem Heimatsort wartete auf ihn in Todesängsten die Mutter. Meilenweit hörte er den Schlag ihres Herzens, wie das Ächzen und Stöhnen kramerfüllter Glocken. Und dort drüben hat der Vater in jagender Unrast das ganze Dorf zusammengerufen, damit die Bauern mit Laternen sein Kind auffinden. Licht und Lichterchen wirbelten und flackerten vor seinen Augen. Aber nein, das waren doch nur diese höllischen Irrlichter, die Seelen der Freimaurer. Angst! Seine Beine schlotterten und er fiel um. Der sumpfige Boden unter ihm fing an nachzugeben und er sank immer tiefer bis an den Hals. Jetzt schluckte er schon den Schlamm. Noch eine Sekunde. Hanka! Und das Meer weit und breit mit unsagbar herrlicher Eisdecke belegt. Und die Schlitten mit drei Hengsten bespannt flogen über den todgefrorenen Schoß des Meeres. Hanka, so heiß, so eng, so innig an ihn geschmiegt und in seinen großen Bärenpelz eingehüllt, fuhr mit ihm dorthin in der dunklen Nacht, wo die breite Lichtflut des Leuchtturmes den Weg zeichnete und dann weiter, noch weiter, wenn auch an das Ende der Welt. Aber mit ihr zusammen, das ist das Glück. Mag es ein Unmaß von Verzweiflung, ein Unmaß von Elend und Gewissensbissen sein. Mag das Glück zu einem verzweifelten Schmerze werden, aber es wird doch Glück sein. Mag es ein Zaubergarten der Erinnerungen eines gläubigen Kindes sein. Mag es das Erbeben und Erzittern der ganzen Natur sein, die wie ein Glockenklöppel das Erz seines Herzens erschauern lässt. Mag es das zügelloseste Unwetter sein, das Donnerkeile und Lichtstrahlen auf sein Haupt wirft. Mag es ihn blind führen mit den Irrlichtern auf Stegen, von denen man jeden Augenblick stürzen kann. Aber mit Hanka ist es nur Glück, Erfüllung seiner innigsten Glücksträume. Hanka! Und so ging er lange und lange in dem dunklen Zimmer auf und ab, streckte seine Hände in unsagbarer Sehnsucht nach ihr aus und rief in die dunkle Nacht: Hanka! Kapitel 5. Hanka, morgen fahren wir. Tscherkaski sprach das mit bestimmter, fast befehlender Stimme. Ich muss in Wahrheit und Schönheit leben. Ich will nicht meine Seele erniedrigen und durch Lüge beschmutzen. Es würde für mich so unendlich bequem sein, alle Wunderzauber der Liebe und der Lust zu sich leben und alle sonstigen Obliegenheiten und Pflichten deinem Mann zu überlassen. Aber ich liebe dich, und das wäre für mich die tiefste Scham, Erniedrigung und Qual. Hanka, du hast eine reine und schöne Seele, und du verstehst es, dass, wenn wir ihn weiter betrügen sollten, uns unsere Liebe dann nach und nach hässlich vorkommen würde, weil sie uns zur Angst, Lüge, hinterlistigem Betrug würde und zu dem Schlechtesten, was der Mensch empfindet, zur ununterbrochenen, beißenden Gewissensqual. Hanka zitterte. »Das geht über meine Kraft«, stammelte sie. »Nein, nein, Hanka«, er sprach leise und liebevoll wie zu einem Kinde. »Ich habe gestern Tag und Nacht von dir geträumt. Ich habe mich so schmerzlich nach dir gesehnt. Du warst der weiße, kristallene Schnee, der in Milliarden von Funken sich in meiner Seele bettete. Ich habe dich gesehen in der Maienpracht der Frühlingsblüten. Ich fühlte dich in dem wilden, unzähmbaren Orkan, der auf den schäumenden Wogen der Seen rast. Ich habe dich als Irrlicht geschaut, das mich in den Abgrund schleppte. Alles habe ich durchlebt, was ein Mensch durchleben kann. Aber jetzt, Hanka!« Er versank in tiefes Nachdenken und sprach dann nach einer Weile wie vor sich hin: »Sag doch selbst, Hanka, deine Seele ist rein und schneeweiß. Urteile doch selbst, was eine größere Sünde ist, ob das Belügen und Hintergehen eines Menschen, der vielleicht etwas ahnt, aber keine Sicherheit haben kann und sich zu Tode quält, oder ihm ehrlich sagen: Dein Haus kann nicht mehr mein Haus sein, denn mein Haus ist bei Tscherkaski. Hast du mich jetzt verstanden?« Sie wurde kreideweiß. Tränen wie große Perlen rannen über ihr Gesicht. Aber er war unerbittlich, fasste ihre Hände und sprach auf sie ein. »Hast du mich endlich verstanden?« »Ja.« Sie saß auf dem Sofa in einem schmerzlichen, halbirren Brüten. Er ging in dem Zimmer auf und ab, und es entstand ein langes Schweigen. Plötzlich raffte sich Hanka auf. Aber in demselben Augenblick wankte sie, stürzte lang auf den Boden hin, und ihr Haar umfloß wie zwei Sturmwellen das feine, vergrämte Gesicht. »Ich kann nicht, ich kann nicht!« Seine Seele fröstelte. »Warum kannst du es nicht?« »Denn du weißt es.« Sie sprach diese abgerissenen Worte mit einer solchen Verzweiflungskraft, dass er sie sofort verstand. Er hob sie vom Boden auf, setzte sie auf seine Knie, koste sie voll überströmender Liebe, glättete und küsste ihr goldenes Haar. »Habe keine Angst, alles das, woran du jetzt dachtest, ist schon längst vergessen. In meinem Herzen befindet sich nur ein Schmerz, dass ich dich nicht vor 10 Jahren kennengelernt habe, und eine unnennbare Liebe, die nichts außer dir weiß und kennt. Ich habe keine Erinnerungen, und kein Gespenst wird dich schrecken. wirst du mit mir fahren. Und sie warf ihre Arme um seinen Hals und wie verzückt sah sie ihm in die Augen. Ja. Sie glitten vom Sofa auf den Teppich und schmiegten sich aneinander, still und traurig. Und ihr Schweigen heiligte das Schweigen der Natur, dieses tiefe, dunkle, große Schweigen der Natur zu jener Zeit, da sie der Himmel mit dem weißen Laken zudeckte. Er wagte nicht zu sprechen, denn er fühlte, dass in ihrer Seele ein wütender Sturm raste, der das Meer von Grund auf aufreißt. Er fühlte, dass in ihrem Herzen etwas brach, wie eine Eisdecke bricht unter dem Ansturm der Kraft der unterseeischen Strömung. Und er hörte, wie ihre Seele weinte über den, der sie so sehr geliebt hatte und den sie jetzt verlassen musste. Aber es gab jetzt keinen Ausweg mehr. Und er las in ihren Augen und ihrer Seele und sagte laut, »So geschehe es!« »Es geschehe«, wiederholte Hanka mit fernem Echo. Und plötzlich schien es, als ob sich eine furchtbare Abgrundtiefe geöffnet hätte. Sie sah, wie sie durch eine endlose schneebedeckte, tote Ebene in rasender Fahrt dahinfliegen, wie über einen ungeheuren, riesigen Sargdeckel, der sich über einem lebendig Begrabenen geschlossen hatte. Ihr Haar bäumte sich bei dem Gedanken an den, der sich da unter der Erde oder unter der Eisdecke in grässlicher Qual die Finger abnagt, sich in Krämpfen windet, ächzt, stöhnt, schreit und sich die Brust zerfleischt. Der Atem stockte. Ein solch langsames, furchtbares Verenden. Lebendig haben sie ihn begraben. Wer? Und wie ein Blutstrom schoss es aus seinem Herzen. Er und ich. Hanka saß zusammengekauert in der Ecke des Sofas und immer fürchterlichere Visionen zogen an ihren Augen vorüber. Sie träumte, dass sie gestorben war. Sie fühlte, wie ihre Seele sich langsam mit grässlicher Qual von ihrem Körper loslöste, wie diese schon freie Seele noch mit Millionen von Fäden an den Körper gebunden war. Das Herz starb von dem Übermaß der Qual, als ein Faden nach dem anderen riss. Und ihr Herz blutete die letzten Tropfen. Vor sich sah sie das endlose Meer, das tote Meer unter dem weißen Sargdeckel, unter dem sie ihr ganzes bisheriges Leben begraben musste. Begraben, um Himmels Willen, für immer die ganze Vergangenheit begraben. Sie fühlte, dass er ihre Gedanken hörte und ihre Visionen sah und saugte sich tief in seine Seele ein mit ihren Augen. Er saß in tiefem Nachdenken. Durch seine Seele wälzten sich die schweren Sturmwogen des schäumenden Sees. Ab und zu fiel ein Donnerkeil eines mit der Todesangst gepeitschten Gedankens. Ab und zu fühlte er, wie die Erde unter seinen Füßen floh oder in vulkanischen Ausbrüchen wütete. Aber wie ein Wahngebilde, das ihm einst auf dem Meer flammende Wunder nie gesehener Herrlichkeit vorgezaubert hatte, blühte plötzlich in seiner Seele mit blütensprossendem Frühling der Zauber einer großen, schöpferischen Liebe. Hanka fühlte, was in seiner Seele vorging. Dieses Meer, das ist das Grab. Er sah sie lange an und sagte endlich, »Für uns wird es ein Grab sein, für uns wird es eine frostige, dunkle Nacht werden und ein von Schmerz und Qual erfrorener Weg, aber zugleich der Weg in das Land des ewigen Frühlings und in das Land der tausend Seen, in denen sich deine Schönheit widerspiegeln wird, in das Land der jungfräulichen Urwälder, die über deinen goldenen Kopf ihre Schatten ausbreiten werden, in das Land der Moosteppiche, auf denen du ruhen wirst, wenn dich die Sonnenglut ermüdet.« In das Land des Goldsandes, in dem du bis an die Knöchel waten kannst. Sie hörte ihn mit Verzücken an, denn so seltsame Worte hatte er noch nicht gesprochen. »Willst du es?« fragte er. »Tue mit mir, was du willst.« Aber plötzlich in diesem Augenblick der höchsten Liebesekstase wuchs hochragend vor ihren Augen ein furchtbares Gespenst empor. Kein Wort hatte es gesagt, sondern biss sich mit seinen scharfen Krallen in ihren Leib, um das Herz aus ihr zu reißen. Und es war wie ein grässliches Verenden des Herzens, und es war, als ob die Todesnacht das Licht in den Augen eines Leuchtturms langsam schluckte, der von einem Orkan hingestürzt war. als ob zwei Zwillingssterne auf die Erde herabstürzen und verlöschen. Still, still, er umfasste ihre Knie. Aber es gab keine Ruhe und keine Linderung, nur Angst und Schrecken, dass ein anderes Leben zugrunde geht. Die Greifenflügel des Gespenstes breiteten sich um sie ringsherum mit schwarzen Schatten. Hanka flüsterte zitternd, »Siehst du, siehst du?« »Ich sehe ihn, ich sehe ihn«, sagte er, angesteckt von ihrem Schrecken. Aber dieser Augenblick der tiefsten Verzweiflung flog wie ein weißer Blitz über seine Seele und verschwand. Und wieder wurde er hart. »Hanka, du musst dich jetzt entschließen. Ich habe niemanden außer dir. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass mich jemals ein Weib an sich ketten könnte. Ich habe dich lange gesucht, bis ich endlich dich und in dir meine Seele wiedergefunden habe. Glaube mir, Hanka, unsere Seelen waren immer zusammen, in Schönheit und Reinheit. Bevor ein Satans Schicksal uns voneinander trennte und durch den Schoß fremder Mütter uns das Lebenslicht erblicken ließ. Aber jetzt, da wir uns nach so langer Lebensqual zusammengefunden haben, wird uns nichts mehr trennen. Ich weiß, wie du leidest. Ich kann es dir nicht sagen, wie ich leide. Alles das, was über uns wacht, was unsere Schicksale regiert, was unser Verhängnis ist, wollte, dass wir auf ewig zusammen sein sollen. In Liebe und Schönheit, wiederholte er nachdenklich. Hanka saß wie versteinert da und sagte dann hellseherisch, »Das weiß ich alles, aber jetzt erst verstehe ich, dass die Macht, die uns aufeinander warf, weit mächtiger und weit heiliger ist als das, was die Menschen Gesetz und Pflicht nennen.« Er antwortete nichts, nahm sie auf seine Arme, wiegte sie hin und her und drückte sie an seine Brust. »Du fährst mit mir?« »Ja.« »Hanka, du wirst jetzt für immer bei mir bleiben?« »Für immer.« »Und glaubst du an die Heiligkeit unserer Liebe?« »Ich glaube.« Kapitel 6. O heilige Stunde, wenn der Heilige Geist mit seiner Gnade in die Seele der Menschen strömt. O schmerzensreiches, unerschöpfliches Glück, wenn zwei Herzen ineinander wachsen und in beiden sich derselbe Blutstrom ergießt. O übermächtiges, unfassbares Gesetz des Blutopfers der Herzen, die nach einer ewigen Wiedergeburt durch die Liebe verlangen. Amen. Und sie wiederholte wie ein stilles Echo. Amen. Kapitel 7. Sie rasten im Schlitten über die eisgefrorene Fläche hin, blindlings wie ein Orkan. Hanka lag fast bewusstlos in seiner Umarmung, bis sie endlich in Schluchzen ausbrach. Jetzt erst hatte sie klar verstanden, dass sie alle Brücken hinter sich verbrannt hatte, dass alle Fäden mit der Vergangenheit zerrissen sind. Und wieder hatte sie das Gefühl, dieses qualvoll schmerzhafte Gefühl der Seele, die sich in dem Todeskampf langsam von dem Körper losreißt. Ein Fadenriss nach dem anderen, und es ist fürchterlicher als die Geburtswehen und weit schmerzhafter, weil sie sich selbst zu einer neuen Zukunft neu gebären muss. Ich werde diese Qual erdulden. Sie beschwichtigte ihre Seele. Und unsere Wiedergeburt, unser Triumph, dass wir mit eigener Macht aus dem Schutt und der Asche neu erstehen, überwiegt selbst die fürchterlichste Lebensqual. Tscherkaski sprach zu ihr mit heißem Liebesgeflüster. »Hanka, du wirst mir das heilige Lhasa sein, der unbetretbare Tempel von Tibet. Dir allein ist der Eingang gestattet. Deine Seele wird mein heiliger Hain, ein geheimnisvoller Graaltempel sein, in dem dir einzig allein erlaubt wird, herumzuirren, und in der Johannisnacht das Zauberkraut, die Blüte des Farnkrauts zu pflücken. Du wirst mir das Sakrament in dem Tabernakulum meiner Seele sein, auf dem ich, der Priester der Druiden, meine reinsten Opfer darbringen werde.« Und die Schlitten mit dem Dreigespann wilder Hengste flogen über die ungeheure Eisfläche. Der Schnee funkelte im Licht des Leuchtturmes. und Hanka schmiegte sich an seine Brust so eng, dass er das Pochen ihres Herzens hören konnte. Der sternenlose Himmel über ihnen, ein tiefer, dunkler Himmel, und unter der tiefen Eisdecke wütete und wälzte sich das Meer der Finsternis. Jeden Augenblick konnte das Eis brechen und er dann mit Hanka zusammen in die Abgrundtiefe stürzen. Aber was ging ihn das an? Seine Seele leuchtete vor Glück und seine Seele lachte vor Glück, dass er endlich dieses millionenweite, Millionen Jahre ferne Thule gefunden hatte, wo er nach dem ganzen Elend seines Lebens den Becher des Glückes und der Liebe trinken wollte, den einstens die Ritter des Grals geleert haben. Er konnte die Wirklichkeit vom Traum nicht unterscheiden, aber plötzlich empfand er eine solche Macht und ein solches Selbstgefühl und einen solchen Glauben an sich selbst, dass es ihm vorkam, als ob auch er, wie einstens Moses mit trockenen Füßen, das Rote Meer überschreiten, dass er Berge bepflanzen und Wüsten befruchten könnte. Hanka schmiegte sich immer enger an ihn mit uferloser Liebe. Der Schnee funkelte, der Deckel des Schneesarges fing an zu bersten, die Eisdecke gab nach. Aber Tscherkaski flüsterte leise, »Das ist das Leben, das Leben!« Ein frostiger, wilder Orkan ließ den Atem stocken, aber er achtete nicht darauf. In tiefem Glücksgefühl und tiefer Andacht sprach er zu seiner Seele. Gebenedeit seist du, o Leben, das Leben der Meere und der Orkane, das Leben wütender Ebbe und Flut der Verzweiflung. Du, die Achse jeglichen Seins, und du, der Sargdeckel, welcher die Fäulnis und Zersetzung eifersüchtig bewacht. Sei gebenedeit, o Leben, dass du das Feuer der Liebe aus dem Stein des menschlichen Herzens schlägst und ihre Frucht dem ekelhaften Gewürm zum Fraß vorwirfst. Sei gebenedeit, o Leben, dass du den Gott in dir trägst und dass du den Samen, mit dem dich der Heilige Geist befruchtet, dem Satan als Opfer darbringst. In aller Ewigkeit sei gebenedeit. Hanka umfasste ihn, von immer stärkerer Angst gepeitscht. Der Schnee funkelte in dem toten Lichte des Leuchtturmes. Die Eisdecke barste und krachte. Ein wütender Orkan raste über ihnen. Aber seine Seele lachte und glänzte in großem Glück. Sei gebenedeit, o Leben und deine Macht. Ende von Abschnitt 12. Ende von Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski.